Geht, ruht euch aus und haltet euch verborgen. Was nun, mein Sohn? Jetzt werden wir bald klar sein. Denn alles, weiß ich, ging durch den Sesin. Ich will auf kürzerem Weg mir Licht verschaffen. Leb wohl. Wohin? Bleib da! Zum Fürsten! Was? Wenn du geglaubt, ich werde eine Rolle in deinem Spiele spielen, hast du dich in mir verrechnet! Mein Weg muss grad sein. Ich kann nicht wahr sein mit der Zunge, mit dem Herzen falsch. Wofür mich einer kauft, das muss ich sein. Ich gehe zum Herzog. Heute noch werde ich ihn auffordern, seinen Leumund vor der Welt zu retten, euer künstliches Gewebe mit einem geraden Schritte zu durchreißen. Das wolltest du? Das will ich, zweifle nicht. Ich habe mich in dir verrechnet, ja. Ich rechnete auf einen weisen Sohn, der die wohltätigen Hände würde segnen, die ihn zurück vom Abgrund ziehen. Und einen Verblendeten entdecke ich, den zwei Augen zum Toren machten, Leidenschaft umnebelt, den selbst des Tages volles Licht nicht heilt. Befrag ihn, geh! Sei unbesonnen genug, ihm deines Vaters, deines Kaisers Geheimnis preiszugeben. Nötge mich zu einem lauten Bruche vor der Zeit. Und jetzt, nachdem ein Wunderwerk des Himmels bis heute mein Geheimnis hat beschützt, des Argwohns helle Blicke eingeschläfert, lass mich's erleben, dass mein eigener Sohn mit unbedachtsam rasendem Beginnen der Staatskunst mühevolles Werk vernichtet. Oh, diese Staatskunst. Wie verwünsch ich sie. Ihr werdet ihn durch eure Staatskunst noch zu einem Schritte treiben. Ja, ihr könntet ihn, weil ihr ihn schuldig wollt, noch schuldig machen. Ich sehe ahnend die unglückselige Entwicklung nahen. Denn dieser Königliche, wenn er fällt, wird eine Welt im Sturze mit sich reißen. Halte du es, wie du willst. Doch mir vergönne, dass ich auf meine Weise mich betrage. Rein muss es bleiben zwischen mir und ihm. Und eh der Tag sich neigt, muss ich's erklären, ob ich den Freund... ob ich den Vater soll entbehren. Wallenstein. Nach dem gleichnamigen Theaterstück von Friedrich Schiller mit den Teilen Wallensteins Lager und Die Piccolomini. Die Sprecherinnen und Sprecher in ihren Rollen: Friedrich Falk, Wallenstein. Paul Hoffmann, Octavio Piccolomini. Rolf Henniger, Max Piccolomini. Harald Bender, Graf Terzky. Kurt Haars, Illo. Ernst Ginsberg, Isolani. Fritz Albrecht, Butler. Egon Schäfer, Tiefenbach. Heinz-Dieter Eppler, Götz. Franz Johann Danz, Coll Alto. Alf Tamin, Rittmeister Neumann. Gerd Tellkampf, Kriegsrat von Questenberg. Lieselotte Rau, Thekla. Elisabeth Flickenschild, Gräfin Terzky. Kurt Condé, Wachtmeister Holkisch. Heinz-Dieter Eppler und Willi Reichmann, reitende Jäger. Heinz Reinke, Kürassier von einem wallonischen Regiment. Joachim Engel-Dennis, Kornett. Bruno Hübner, Kapuziner. Egon Klauder, Kammerdiener und der Seni. Hans Treichler und Fritz Rügammer, Bediente. Lotte Bethke, Marketenderin. Albert Florath, Oberst Wrangel. Hans Mahnke, Gordon, Kommandant von Eger. Maria Wieke, Herzogin von Friedland. Ferner wirkten mit Sabine Hahn, Gerd Biedermann, Franz Johann Danz, Hans Frohmann, Hans Hanus, Karl Karner, Hans Werner Kirchner, Eugen Morlock, Arbo von Röder, Hans Rusch, Helmut Schmid, Helmut Wieland, Helga Wiedenbrück, Waldemar Dannenhaus und Franz Schawenka. An- und Absage: Frauke Vetter. Ton und Technik: Herbert Kara und Ingeborg Hasse. Musik: Rolf Unkel. Hörspielbearbeitung und Regie: Leopold Lindberg. Eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1955.